Fiat Justitia, Kriminalhörspiel von André Picot und Maurice Roland. Pierre Buron? Was ist? Ich bin Maître Chauffour, Ihr Anwalt. Ach nee. Sie haben das Recht auf einen Verteidiger vor Gericht. Ich bin zu Ihrem Pflichtverteidiger bestellt worden. Ist ja rührend. Und jetzt wollen Sie von mir hören, dass ich das toll finde, was? Ich würde Ihnen ja gern ein nettes Honorar zahlen für eine gelungene Vorstellung. Bin nur leider im Moment ein bisschen knapp bei Kasse. Also Tacheles, habe ich eine Wahl? Sie können mich natürlich zurückweisen. Ich mache Sie allerdings darauf aufmerksam, dass Sie dem Untersuchungsrichter begründen müssen, warum Sie nicht mit mir einverstanden sind. Und dann wandere ich wieder, wer weiß wie lange, in den Knast zurück. Vergessen Sie es. Also was liegt an? Sie werden heute dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Es wird nicht lange dauern. Ein Verhör zu Ihrer Person, die Feststellung des Tatbestandes. Begnügen Sie sich damit, die Fakten ohne Kommentar zu bestätigen. Wir werden all diese Dinge später noch einmal besprechen. Was soll das heißen, die Fakten bestätigen? Da kann ich ja gleich hingehen und sagen, ich war's. Sie sind wohl nicht ganz im richtigen Film, oder was? Na, Ihre Schuld im Mordfall Madeleine Janvier können Sie ja wohl kaum leugnen. Ich wollte doch nicht, dass die nicht mehr hochkommt. Das ist genau das, worauf ich hinaus will. Nämlich die Anklage auf Körperverletzung mit Todesfolge ohne Mordabsicht zu reduzieren. Oh Mann, hören Sie doch auf mit dem Gesülze. Ich kenne euch Brüder doch von früher her. Typen wie mich lasst ihr doch so leicht nicht raus. Sie sind vorbestraft? Einmal, auf Bewährung. Sie haben mich nicht eingelocht, weil ich noch unter 20 war. Wofür sind Sie verurteilt worden? Ja, ich hab einer Alten so Schmuck abgestaubt. Na und? Die wollten mich dann noch in irgendeine Koks-Story mit reinziehen und dann konnten sie mir nichts beweisen. Aber es stimmte. Ja, was geht Sie das überhaupt an? Sehr viel. Ich muss alles über Sie wissen, um eine hieb- und stichfeste Verteidigung aufzubauen. Man kann doch nicht zweimal für dieselbe Sache verknackt werden. Hm? Sie scheinen das Gesetz ja gut zu kennen. Ja, wissen Sie, ich wollte auch mal sowas machen, so ein Studium, meine ich. Aber das ist nur was für die Söhne von Fettärschen. Die können das, weil die Kohle dazu haben. Und ich hab das scheiß Sozialamt. Ich weiß nicht mal, wer mein Vater ist. Naja, was soll sein, da macht man eben mal dies und mal das. Einmal haben sie mir sogar eine richtige Stelle besorgt. Mann, dachte ich, jetzt geht's endlich los. Und dann lief's nicht. War wohl meine einzige Chance. Und die hab ich verpasst. Und später, wissen Sie, da war dann immer irgendwie ein anderer vor mir dran. Das spricht ja alles eher zu Ihren Gunsten. Das Leben hat Sie wirklich nicht gerade verwöhnt. Tja. Also, vertrauen Sie mir. Ich werde alle Fakten im richtigen Moment verwenden. Nun zu Ihrem Fall. Wie haben Sie Madeleine kennengelernt? Sie hat in einer Bar gejobbt. Und Sie sind ihr Beschützer geworden. Beschützer, das klingt ja direkt prima. Zuhälter wäre passender, was? Das gefiel Ihnen auch besser als die Drogengeschichte und das war nicht so gefährlich. Eine Frau kann man leichter beherrschen, beziehungsweise misshandeln. Hören Sie, ich wollte ihr nur einen Warnschuss verpassen. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ich kann doch nichts dafür, dass sie mit dem Kopf gegen die Heizung knallt. Sie haben nicht versucht, sie zu retten. Ja, wozu sollte das denn gut sein, wenn sie doch hin war? Eben. Sie war noch nicht hin, wie Sie sich ausdrücken. Wenn man sie sofort in ein Krankenhaus eingeliefert hätte, wäre sie wahrscheinlich nicht gestorben. Aber während sie verblutete, haben Sie sich in aller Ruhe in der Kneipe ein Bier nach dem anderen hinter die Binde gegossen. Ja, ja, genau, in der Kneipe. Da haben ja alle gehört, was ich gesagt habe. Und was haben Sie gesagt? Dass ich der Madeleine gerade eins verpasst habe und dass sie bestimmt bis morgen daran zu knabbern hat. Also konnte ich ja gar nicht wissen, dass sie hin war. Man muss nur meine Kumpels fragen und das ist ja wohl ihr Job, oder? Alles zu seiner Zeit. Für heute bitte ich Sie lediglich, sich ganz ruhig zu verhalten. Und vor allem nur zum Ausdruck zu bringen, dass Sie Ihre Tat bereuen. Ja, ja, das mache ich. Große Vorstellung. Angeklagter bereut. Das ist ja irre. Die Lady hat mir nichts als Zoff eingebracht. Und sogar jetzt macht sie mich noch fertig. Hast du uns noch was von dem Käse übrig? Was? Entschuldige, Frau Raus. Danke. Wenn er vor Gericht geht, kriegt er vorher immer einen riesen Appetit. Mhm. Ah, apropos, dein großer Anwalt hätte sich auch einen günstigeren Fall aussuchen können, Sylvie. Ich hab ihn mir nicht ausgesucht. Nein, aber als man ihn dir angeboten hat, hast du dich draufgestürzt wie ein hungriger Wolf auf den Hasen. Ja, hätte ich ihn vielleicht jemand anderem überlassen sollen, um mich weiterhin mit der Ausweisung von illegalen Einwanderern zu beschäftigen oder mit der Eintreibung von Alimenten verschwundener Ehemänner und Väter. Nein, lieber machst du dich zum Anwalt geschädigter, wenn auch krimineller Opfer einer ungerechten Gesellschaft. Maître Alain Chauffour als Weltverbesserer. Ja, stell dir vor, ich verbessere lieber die Welt, als dass ich zur Abwicklung dubioser Geschäfte beitrage. Wie du zum Beispiel, Sylvie. Ach, seit 2 Jahren arbeite ich im Wirtschaftsrecht, ohne dass mir auch nur einmal unsauberes Vorgehen nachgewiesen werden konnte. Und ohne dir nahe treten zu wollen. Meine profane Tätigkeit bringt schon ein bisschen mehr ein als deine altruistische Verteidigung der Unterdrückten. Oh Gott, ihr werdet doch jetzt nicht wieder mit euren Diskussionen anfangen. Hm? Sag mal, wie schafft ihr das nur trotzdem miteinander auszukommen? Naja, erstens ist es ausgeschlossen, dass der eine dem anderen die Fälle wegschnappt. Und zweitens bin ich zwar Realistin, habe aber dabei eine gewisse Schwäche für seine idealistische Seite. Aha. Und Gott sei Dank, wenn du den Kopf anlässlich gewisser Situationen ausnahmsweise mal verlierst, dann bist du ganz froh, dass du mich in der Nähe hast. Merkst du was, Florence? Da kommt der kleine Macho raus. Oh. Aber das ist noch gar nichts gegen seinen Klienten. Stimmt's, Alain? Du, ich glaube kaum, dass er die Herzen der Geschworenen im Sturm erobert. Das sagt mir jedenfalls mein Instinkt. Als gewiefte Gerichtsreporterin. Genau. Ich glaube, es hängt viel davon ab, was du über ihn schreibst. Du weißt genau, dass alle Prozessbeteiligten deine Artikel lesen. Oder sagen wir zumindest die Überschrift. Du nimmst doch aber nicht an, dass ich für dich Reklame mache, hm? Na, also. Alles, was ich dir versprechen kann, ist, dein Plädoyer nicht zu zerpflücken. Aber auch noch Sympathie für deinen Klienten zu wecken, das wäre wirklich ein bisschen viel verlangt. Er ist ein schmutziger kleiner Ganove. Zuallererst ist Pierre Buron ein Verlierer. Ein Opfer der Umstände. Ja, mag sein. Trotzdem hätte ich dich in diesem Prozess lieber auf Seiten der Staatsanwaltschaft gesehen. Aber damit könntest du dich natürlich nicht so gut zur Geltung bringen, nicht wahr? Also komm, Sylvie. Na ja, da ist er nun endlich der große Fall, den du dir immer gewünscht hast. Ich freue mich ja für dich. Nur hör bitte auf, uns deinen Klienten als armes Waisenkind zu verkaufen, wenn wir unter uns sind. Das ist doch aber normal. Der Anwalt steht auf Seiten des Angeklagten, nicht des Opfers. Schau dir Maître Guillaume an. Er hat es immer glänzend verstanden, Verständnis für seine Klienten zu wecken. Und es ist ihm gelungen, 3-mal mögliche Mörder vor der Todesstrafe zu bewahren. So wird man ein berühmter Anwalt. Pierre Buron ist kein Mörder. Der Tod des Mädchens war ein unbeabsichtigter Unfall. Moment. Und ich wiederhole. Buron ist ein Opfer unglücklicher Umstände. Was für eine hübsche Formulierung. Ach. Wirst du sie in dein Plädoyer einbauen? Pierre Buron, ein Opfer unglücklicher Umstände. Und im Begriff, ein Opfer der Justiz zu werden. Also, ihr beiden, ihr habt mir jetzt wenigstens eins beigebracht. Ja. Wenn man die Geschworenen ernennt, werde ich alle Frauen als befangen ablehnen. Und zwar en bloc. Oh. Also, ich gebe euch mein Wort, dass mir Buron mindestens ebenso unsympathisch ist wie euch. Er ist ein mieses Bürschchen, aber meine Aufgabe besteht genau darin zu zeigen, warum und wodurch er ein mieses Bürschchen geworden ist. Nicht sehr originell. Glaubst du nicht, dass das schöne Klischee von der unglücklichen Kindheit bereits ein bisschen zu oft verkauft wurde? Ich habe da einige Argumente in petto. Morgen bei der Untersuchung werde ich meinen ersten Trumpf ausspielen. Trotzdem, du rechnest doch nicht im Ernst damit, ihn freizubekommen, hä? Also, dafür bräuchte es schon jemanden wie Maître Guillaume. Und selbst der hätte Mühe. Mein Gott, ihr nervt mich langsam mit eurem Maître Guillaume. Er hat auch nicht anders angefangen als ich. Apropos, wer ist dein Untersuchungsrichter? Gaston Dumontel. Oh. Na, viel Spaß. Also, Sie verließen die Lehrausbildung und erhielten ihre erste Arbeitsstelle. Doch Arbeiten war nicht ihre Stärke. Ihre Kollegen haben das meistens für sie erledigt. Euer Ehren, zu dieser Zeit verfügte Pierre Buron über keinerlei Erfahrung. Und wenn man jemandem eine Aufgabe überträgt, die seine Fähigkeiten übersteigt, ist es nur normal, dass ihm seine Kollegen Hilfe anbieten. Nichts anderes liegt hier vor. Eine Unterstützung, die manchmal die kollegiale Hilfsbereitschaft um einiges überstieg. Nicht wahr, Buron? Bereits zu dieser Zeit ließen sie sich von einer über 40-jährigen Frau aushalten. Sie war Buchhalterin in dem Betrieb, in dem sie arbeiteten. Sie hat dann Anzeige erstattet wegen Diebstahls ihres Schmuckes. Also bitte, antworten Sie nicht. Dieser Vorwurf hat nichts mit Ihrem Fall zu tun. Herr Verteidiger, wenn Ihr Klient die Absicht hat zu antworten, so ist das sein Recht. Madame Saunier war für mich wie eine Mutter. Ich meine, wir hatten nichts miteinander, wenn Sie das wissen wollen. Ich erinnere Sie daran, dass Pierre Buron seine richtige Mutter nie kennengelernt hat. Herr Verteidiger, wenn Sie mich ständig unterbrechen, kommen wir überhaupt nicht voran. Vergessen wir Madame Saunier. Da waren noch einige andere Damen. Der Vorwurf der Zuhälterei ist ausreichend begründet. Ein sehr starkes Wort. Aber ich bitte Sie, Herr Verteidiger, muss ich Ihnen noch einmal die Aussage von Madame Loisel, einer absolut ehrenhaften Geschäftsfrau, verlesen? Aus der Aussage geht eindeutig hervor, dass Madeleine Janvier Prostituierte war. Und an wen lieferte sie einen Großteil ihres Verdienstes ab? An Pierre Buron, der sie dafür belohnte, indem er sie misshandelte. Bitte, hier steht es schwarz auf weiß. Ich habe zum wiederholten Male festgestellt, dass Madeleine Spuren von Schlägen im Gesicht und auf den Armen zeigte. Madeleine hat gegenüber Madame Loisel niemals erklärt, dass ihr das Metier der Prostituierten von ihrem Freund aufgezwungen wurde. Buron, hatten Sie die Angewohnheit, Ihre Freundin zu schlagen? Sowas kommt doch in den besten Familien vor. Sie hat sogar zurückgeschlagen. Einmal hat sie mir Wasser ins Gesicht gekippt. Aber am Ende war immer Versöhnung angesagt. Sicher. Im Bett. Am 13. abends waren Sie offenbar sehr heftig um Versöhnung bemüht. Das war genau der Abend, an dem Sie Monsieur Ozen, dem Kellner der Bar Mikado, erklärt haben, ich mach Sie fertig, ein für alle Mal. Im Affekt benutzt jeder mal heftige Äußerungen, euer Ehren. Buron, geben Sie zu, dass Sie diese Worte geäußert haben. Möglich, wenn man genervt ist, sagt man irgendwelchen Mist. Ich hatte einen in der Krone an dem Abend. Trinken Sie viel? Ach was, nur von Zeit zu Zeit, in der Kneipe mit den Kumpels. Während Madeleine auf Kundenfang ging. Und wenn sie nicht genug abrechnete, wenn sie eigene Kasse gemacht hatte, wenn ich mich so ausdrücken darf, dann kümmerten Sie sich nachher um eine angemessene Versöhnung. Wie? Euer Ehren, bei allem Respekt, aber diese Art von Humor scheint mir hier nicht am Platz. Herr Verteidiger, verschonen Sie mich mit Ihren Unverschämtheiten. Sie haben mir keine Lektionen zu erteilen. Seit Beginn der Verhandlung versuchen Sie, den Fortgang systematisch zu behindern. Glauben Sie, das ist im Interesse Ihres Klienten? Entschuldigen Sie, euer Ehren, ich hatte nicht vor, Sie zu beleidigen. Das Einzige, was mir wichtig erscheint, ist, dass dem Angeschuldigten ein fairer Prozess gemacht wird. Aus diesem Grunde scheint es mir unerlässlich, dass Pierre Buron sich einem psychiatrischen Gutachten unterzieht, um seine Richter über seine wirkliche Persönlichkeit aufzuklären. Hey. Ein psychiatrisches Gutachten. Was Sie nicht sagen, Herr Verteidiger. Sein Strafregister ist in diesem Falle weit aussagekräftiger, denke ich. Es tut mir leid, Ihnen widersprechen zu müssen, Euer Ehren, aber ich bestehe darauf, dieses Gutachten einzuholen. Allein ein Spezialist für psychische Störungen ist in der Lage, Burons unverständliche Tat in Beziehung zu seinen traumatisierenden Erlebnissen seit seiner Kindheit zu setzen. Herr Verteidiger, sparen Sie sich Ihre Emotionen auf. Wir sind noch nicht beim Plädoyer. Zurzeit sehe ich nicht die geringste Spur von verminderter Zurechnungsfähigkeit oder auch nur mentaler Anomalie im Benehmen Ihres Klienten. Pierre Buron, Sie scheinen im Vollbesitz Ihrer geistigen, körperlichen und mentalen Kräfte zu sein. Irre ich mich? Das ist doch das Letzte. Mein eigener Rechtsverdreher will mich zum Idioten abstempeln. Ich bin, wie ich bin, aber ich bin nicht durchgedreht. Pierre Buron, ich handle zu Ihrem Besten. Herr Verteidiger, ich fordere Sie auf, nicht auf dem Antrag zu bestehen. Kehren wir nun von diesem unerfreulichen Ausflug zurück zur Entwicklungsgeschichte Ihres Klienten. Oh, hallo, Florence, komm rein. Hallo. Du bist einen ungünstigen Moment erwischt. Alain hat eine furchtbare Laune. Hallo, Alain. Hallo. Na? Liegt dir noch im Magen, dass sie kein Gutachten machen lassen? Weißt du, die Richter meiden die Psychiater wie die Pest. Naja, womit sie nicht unbedingt Unrecht haben. Ich bin im Recht. Leider urteilt man in diesem Land ausschließlich nach den Fakten, nicht nach den Menschen. So oder so, es ist vorbei, Alain. Die Hauptsache ist, was du bei der Vernehmung erreicht hast. Die Anklage lautet lediglich auf Zuhälterei und Körperverletzung mit Todesfolge ohne Vorsatz. Mehr kannst du nicht verlangen. Dein Einspruch hat gewirkt. Warst du bei der Verhandlung, Florence? Ja, natürlich. Hast du mich nicht gesehen, Alain? Ja, und was sagst du dazu, wie mich der Vorsitzende behandelt hat? Wie einen Anfänger. Die Kanzleianwälte sind für ihn gar nichts. Vor den Arrivierten geht er in die Knie, verpasst aber keine Chance, den Neuen eins auszuwischen. Trotzdem, Alain, wichtig ist doch nur, dass seine Empfehlung an das Gericht absolut vorteilhaft für deinen Klienten ist. Vor den Geschworenen wirst du es mit Blanchard zu tun haben. Der ist ganz anders, immer sehr freundlich zu den jüngeren Anwälten. Mit dem hast du wirklich einen fairen Prozess. Wie auch immer, ich gebe mich auf keinen Fall geschlagen. Jetzt werde ich bis zum bitteren Ende kämpfen. Nicht für Buron, für mich. Sieht so aus, als bräuchte ich ein paar niederträchtige Gemeinheiten, um mich in Fahrt zu bringen. Die sollen mich kennenlernen. Alain, beruhige dich doch. Nein, Sylvia hat schon recht. Ich war auch entsetzt über die Art, mit der Dumontel Alain abgefertigt hat. Und ich war nicht die Einzige. Maître Guillaume saß im Publikum. Ich könnte ein paar Worte mit dem wechseln. Er ist empört. Maître Guillaume? Mhm. Der war da? Aus welchem Grund? Das hat er mir nicht gesagt. Er hat nur gesagt, dass, ich wiederhole wörtlich, dass du dich nicht entmutigen lassen darfst, aber... Aber was? Dass schon ein Wunder passieren muss, wenn Buron nicht das Höchstmaß an Strafe bekommt. Ach, Alain, es ist ein Skandal, wie man dich fertig macht, nur weil du seit einigen Jahren bestimmte Gepflogenheiten bei Gericht aufs Korn nimmst. Hat Guillaume das gesagt? Nein, das habe ich gesagt. Maître Guillaume meinte nur, dass er viel Verständnis für dich hat. Ach, verdammt, ich pfeife auf sein Verständnis. Na, Büro? Am Ende ist das doch gar nicht so schlecht gelaufen. Sie sind an der Mordanklage vorbeigekommen. Aber ich will Ihnen nicht verschweigen, dass Sie mir große Schwierigkeiten machen. Jedes Mal, wenn ich von Ihrer Kindheit sprechen will, wechseln Sie das Thema. Sie stehen nicht mehr vor dem Richter. Ich muss alles über Sie wissen. Die guten Zeiten wie die schlechten. Alles. Traumatische Erlebnisse in der Kindheit, das zieht immer. Vor allem, wenn ich die Zuhörer geschickt zu diesem Punkt hinführe, verstehen Sie? Ja, ja, klar, kapiere ich. Ihr Anwälte habt einen Haufen Tricks drauf. Ehrlich gesagt, Sie haben sich gar nicht so idiotisch benommen, wie ich dachte. Aber nun reißen Sie sich mal kein Bein mehr für mich aus. Ab jetzt übernimmt Maître Guillaume Ihren Job. Wie bitte? Ja, ich wollte Ihnen das ja gleich verklickern, aber Sie haben mich gar nicht zu Wort kommen lassen. Sie wollen, dass ich rede und dabei quasseln Sie mich die ganze Zeit voll. Also, ich teile Ihnen mit, dass ich den Anwalt wechsle, kapiert? Ich hab doch das Recht dazu, oder nicht? Maître Guillaume? Selbstverständlich können Sie ein Gesuch einreichen, aber ich zweifle sehr daran, dass Maître Guillaume Ihre Verteidigung übernimmt. Das wird er wohl. Er war es nämlich selber, der das ausgeheckt hat. Sollte ich da vielleicht Nein sagen, wenn so ein Prominenter mich raushauen will? Maître Guillaume? Hat Ihnen den Vorschlag gemacht, Ihre Verteidigung zu übernehmen? Tatsache, und blechen muss ich auch nix. Da sind Sie platt, was? Aber warum? Tja, das würden Sie wohl gern wissen, was? Na, unter uns. Sie sind kein Spitzenmann. Und Sie kriegen mich auch nicht aus der Bredouille. Mit dem Guillaume ist das ganz was anderes, sagt er jedenfalls. Also, aufrichtiges Beileid, Maître, schönen Dank für alles, aber ab jetzt sind Sie nicht mehr im Rennen. Kann ich jetzt gehen? Kommen Sie herein, Maître Chauffour. Ich habe Ihren Besuch erwartet. Ich muss mich dem Wunsch meines Klienten beugen, aber ich will Ihnen nicht verschweigen, dass Sie gerne den genauen Grund für mein plötzliches Interesse an diesem Fall erfahren würden. Ja, in der Tat schulde ich Ihnen eine Erklärung. Also, ich erfülle damit die Bitte eines alten Freundes, den ich früher in Privat gut kannte. Sie wissen, dass ich meine Karriere dort in der Ardèche begonnen habe. Der Fall Castel. Ich war sehr jung damals. Und es war mein erster großer Erfolg. In aller Bescheidenheit, ohne mich würde dieser unglückliche Analphabet noch immer im Gefängnis dahin vegetieren. Aber Castel war unschuldig. Nur sachte. Ein Restzweifel bleibt immer. Es ist nie ganz und gar ausgeschlossen worden, dass er tatsächlich drei Angehörige seines Arbeitgebers vergiftet hat. Sie wissen, er half dort auf der Farm aus. Aber keine Beweise. Daran hängt es, lieber Kollege, keine Beweise. Ich habe Ihr Plädoyer während meines letzten Studienjahres Punkt für Punkt studiert. Es ist seitdem ein Präzedenzfall für die Logik des Unwahrscheinlichen. Ein Analphabet, der von einem Tag auf den anderen zum großen Chemiker wird und ihm gegenüber Experten, deren Aussagen sich widersprechen. Aber der Fall Castel ist Vergangenheit. Fast schon Geschichte. Nun, zumindest ist er indirekt daran schuld, dass ich mich nun um Pierre Buron kümmern muss. Ihr Klient hat Ihnen kaum etwas über seine Kindheit erzählt, nicht wahr? Alles, was ich weiß, ist, dass er in Valence geboren wurde, Vater unbekannt. Ja. Und dass er in einem Waisenhaus aufwuchs. Aber er hat einen Paten. Den alten Freund, auf den ich eben anspielte. Ich möchte über die Haltung meines Freundes nicht richten. Er hat sich offensichtlich recht wenig dafür interessiert, wes Geisteskind sein Schutzbefohlener ist. Was auch immer die Gründe für seine späte Anteilnahme am Schicksal des Jungen sein mögen, ich wollte ihn nicht enttäuschen. Und deshalb habe ich die Verteidigung von Pierre Buron übernommen. Ja, das ist alles. Ich verstehe Ihre Enttäuschung gut. Deshalb versichere ich Ihnen ausdrücklich, Ihr Können wird damit in keiner Weise in Zweifel gezogen. Ihre Leistung vor dem Untersuchungsrichter war sehr beachtlich. Sie haben mir den Weg bereitet. Aber meinem... Ich korrigiere, Ihrem Klienten haben Sie etwas anderes erzählt. Ja, Buron muss den wirklichen Grund meines Angebots nicht wissen. Unter uns, ich finde ihn ziemlich unangenehm. Aber ich habe meinen Freundschaftsdienst zu leisten. Das war es, was ich Ihnen sagen wollte. Es tut mir sehr leid, Sie vor vollendete Tatsachen gestellt zu haben. Und ich bitte Sie, meine Entschuldigung anzunehmen. Irgendwann werde ich mich gewiss revanchieren können. Sie schulden mir überhaupt nichts. Aber ich bestehe darauf, Ihnen meinen Respekt zu beweisen. Eines Tages werden Sie Ihren großen Prozess bekommen. Sie haben mein Wort, Herr Kollege. Auf deinem Schreibtisch das abladen, was ihm selbst zu viel ist. Da bringt er sich nicht um, wenn er dir lästige Klienten abgibt. Die stehen ja geradezu Schlange vor seiner Kanzlei. Ich erwarte nichts von ihm und ich habe ihm das klar und deutlich zu verstehen gegeben. Na, umso besser. Aber ob du es zugibst oder nicht, er ist schon eine imponierende Persönlichkeit. Ja, ich weiß. Du wiederholst das lang und breit in deinen Artikeln. Wenn dein Chefredakteur dich jemals entlassen sollte, kannst du jederzeit einen Job als PR-Dame für Maître Guillaume annehmen. Ach ja? Ich glaube, ich bin ihm gegenüber kritischer als du. Ja. Na, sag mal, kommt dir das nicht merkwürdig vor? Diese Geschichte mit dem Paten? Ach, Pate, wenn ich sowas schon höre. Der richtige Vater ist es. Irgend so ein piekfeiner Schnösel aus der Ardèche. Und Maître Guillaume hat ihn kennengelernt, als er am Fall Castel arbeitete. Genau. Wenn Buron einen Paten gehabt hätte, hätte der ihn doch nicht in einem Waisenhaus verkommen lassen. Der Vater von Pierre Buron ist ein berühmter Mann, der kein Interesse daran hat, dass seine Vergangenheit wieder aufgerührt wird. Und ich hätte als Verteidiger zu viele neugierige Fragen gestellt. Es würde mich nicht wundern, wenn die Geschichte sogar einen politischen Hintergrund hätte. Och, du kommst doch jetzt nicht etwa mit einem neuen Vorstoß der Linken. Meinem Chefredakteur würde das nicht schlecht gefallen. Um auf den Fall Castel zurückzukommen. Niemand kann leugnen, dass er Maître Guillaume als Sprungbrett gedient hat. Mit dem hat er sich damals an die Spitze katapultiert. Er hat nicht gezögert, sich gegen eine Menge wohlsituierter Leute zu stellen. Und es hat ihm nicht geschadet. Und warum nicht? Weil Privat Provinz ist. Und in der Provinz findest du unter den oberen 10.000 immer zwei große Lager, die sich spinnefeind sind. Stimmt. Castel gab einen idealen Sündenbock für die Überlebenden der vergifteten Familie ab. Als der Freispruch kam, war die Familie empört. Das gegnerische Lager indessen schadenfroh. Maître Guillaume muss sich bei denen viele Freunde gemacht haben, zu denen wahrscheinlich auch der mutmaßliche Vater von Pierre Buron gehört. Und wieso sollte Maître Guillaume... Vielleicht ist es ein einflussreicher Mann, dem er es nicht abschlagen kann, seinem unehelichen Sohn aus der Patsche zu helfen. Kinder, ich glaube, eine kleine Spritztour mit meinem Diktiergerät nach Privat kann nichts schaden. Die Landschaft in der Ardèche soll ja traumhaft sein. Also Prost. Prost. Ja, guter Landwein. Ja. Ach, Sie haben doch nichts dagegen, wenn ich das Band mitlaufen lasse? Ist mein tönendes Notizbuch. Oh, bitte, von mir aus. Danke. Also, Madame, der Fall Castel, der ist ja nun schon einige Zeit her, nicht wahr? Was wollen Sie noch damit? Ich schreibe ein Buch über die großen Kriminalfälle von Maître Guillaume. Ah. Zu seiner Zeit hat der Prozess viel Staub aufgewirbelt. Für Maître Guillaume sind daraus die ersten Sprossen seiner steilen Karriereleiter geworden. Ja, ich habe davon gehört. Aber über den Prozess selber weiß ich nichts. Aber das Umfeld war Ihnen doch einigermaßen bekannt. Hm? Umfeld? In Ihrer Pension wohnten doch eine ganze Reihe von Leuten, die mit dem Prozess zu tun hatten. Ja, darauf können Sie wetten. Journalisten, Radioreporter und natürlich Maître Guillaume. Es gab Neugierige, die sich extra einen Tisch neben dem vom Maître reservieren ließen. Er hat bei Ihnen gewohnt? Klar, 2 Monate lang. Er saß an dem kleinen Tisch dort am Kamin. Da hat er gesessen. Erzählen Sie mir ein bisschen von ihm, von seinen Gewohnheiten, seiner Lebensweise. Ja. Wissen Sie, ich würde in meinem Buch gern die Atmosphäre um den Prozess herum rekonstruieren. Jo, ja, war schon anders als heute, wenn man ihn im Fernsehen sieht. Er hat einen Bauch gekriegt. Naja, 22 Jahre sind eine lange Zeit, nicht wahr? Damals war er dünn, ganz magerer Spargel. Er aß also alleine am Tisch? Ja, immer. In einer kleinen Stadt wie Privat wurde er doch sicher für eine Berühmtheit gehalten. Ach, er hat nie groß getan mit Bekanntschaften und so. Das war nicht seine Art. Einmal hat sich doch tatsächlich so ein Schreiberling an seinen Tisch gehockt. Dabei hatte der Maître ihn gar nicht eingeladen. Da hätten Sie ihn sehen sollen. Ehe ich bis 3 zählen konnte, war der Bursche wieder an seinem Platz. Aber ich habe mir sagen lassen, dass er Umgang mit einer einflussreichen Persönlichkeit aus der Umgebung hatte. Was? Dass die beiden Freunde geworden sind, in gewisser Hinsicht. Ach, das ist doch dummes Geschwätz, Madame. Er hat keine einzige Einladung angenommen, nicht mal die vom Bürgermeister. Wegen seiner Arbeit, hat er gesagt, damit er nicht beeinflusst wird. Und gearbeitet hat er, da können Sie sicher sein. Beim Essen lungerte mindestens ein Dutzend von Reportern um ihn rum. Er hätte nur mit den Fingern schnipsen brauchen und die wären gesprungen, nicht wahr? Aber er stöberte nur in seinen Akten herum. Manchmal hat er sogar auf dem Zimmer gegessen. Und Germaine hat sich immer gefreut, wenn sie mal aus dem Mief hier unten rauskam. Germaine? Naja, das war meine Kellnerin. Ein süßes kleines Ding. Alle Jungs aus der Gegend sind ihr nachgerannt, nicht wahr? Aber als Maître Guillaume hier wohnte, hatte keiner mehr was zu melden. Moment mal. Wollen Sie damit sagen, dass zwischen Maître Guillaume und dieser Germaine... Ich habe gar nichts gesagt, ja? Wenn Sie das in Ihr Buch schreiben wollen, sage ich kein Wort mehr. Nein. Ich gebe Ihnen mein Wort, dass das unter uns bleibt. Also, wie war denn das mit Ihrer Kellnerin und Maître Guillaume? Ich würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber irgendwas hatten Sie wohl miteinander... Manchmal hat sie eine halbe Stunde gebraucht, um den Teller hochzubringen. Na, was weiß denn ich? Ich habe natürlich nichts gesagt. Bei einem Gast wie ihm muss man schon Rücksicht nehmen. Wissen Sie, ob er Germaine nach dem Prozess noch einmal gesehen hat? Sie haben ja eine Ahnung. Das waren doch 2 verschiedene Welten, nicht wahr? Sowas dauert nicht. Sie war ja auch nicht dumm. Hat schnell kapiert, dass es nichts wird. Und Sie wissen nicht, was aus ihr geworden ist? Nach dem ganzen Trubel ist sie weggegangen. Ich habe nichts mehr von ihr gehört. Ach doch, doch, doch. In der Zeitung stand was, so eine Hochzeitsanzeige. Sie hat einen Mann gefunden in der Provence, glaube ich. Artique hieß er, nein, L'Artique. Ich glaube, sie sind nach Draguignan gezogen. Aber junge Frau, das sind so alte Geschichten, nicht wahr? Über 20 Jahre ist das her. Ein Mann gefunden in der Provence, glaube ich. Artique hieß er, nein, L'Artique. Ich glaube, sie sind nach Draguignan gezogen. Aber junge Frau, das sind so alte Geschichten, nicht wahr? Über 20 Jahre ist das her. So, das wär's. Dazu brauchte er also den besorgten Patenonkel, um den wirklichen Grund für sein plötzliches Interesse an Pierre Buron zu verdecken. Ja, aber im Grunde sind wir nicht sehr viel weitergekommen. Sie muss ja nicht gleich schwanger geworden sein. Wisst ihr was, man müsste ihren Mann, diesen L'Artigue... Du hast deinen Beruf verfehlt, lieber Sherlock Holmes. Et voilà. Also, wie ich Ihnen bereits sagte, komme ich von einer Agentur für private Nachforschungen. Sowas wie ein Detektivbüro? Mhm, so ähnlich. Wusste gar nicht, dass da Frauen dabei sind. Ah, Sie sehen zu wenig Kriminalfilme. Zunächst möchte ich Ihnen versichern, dass alles, was Sie sagen, vollkommen vertraulich behandelt wird. Wozu denn der Blödsinn? Ich habe doch eine saubere Weste. Es geht doch nicht um Sie, Monsieur Latique, sondern um Ihre Frau Germaine. Germaine? Die war's mal. Ach, Sie sind geschieden? Geschieden, ja. Sie ist weg. Abgehauen mit einem Italiener. Der war hier in den Ferien. Vor 12 Jahren war das. Und Sie leben allein? Allein? Nee, ich habe wieder geheiratet. Wissen Sie, Germaine war eine Nummer zu groß für mich. Sie war zu hübsch, wollte ein luxuriöses Leben. Hat sie Ihnen nie etwas von einem Kind erzählt? Sehr gut. Sehr gut. Ich meine, das sie hatte, als sie noch in Privat lebte. Also jetzt habe ich genug von Ihrer Fragerei. Was interessiert Sie das überhaupt? Passen Sie auf. Der Klient, der mir diesen Auftrag gegeben hat, könnte der Vater dieses Kindes sein. Ach so. Er ist bereit, die Vaterschaft anzuerkennen, wenn sie sich beweisen lässt. Sie sehen, ich habe sozusagen eine gute Nachricht für Ihre Ex-Frau. Fabelhaft? Na, meinetwegen. Germaine hat mir immer alles erzählt. So war sie nun mal. Immer frei heraus, genau wie mit dem Italiener. Also, sie hatte einen Balg von einem Studierten. Also doch. Er wohnt in der Pension, in der sie vorher gearbeitet hat. Na, siehst du? Hat sie den Namen des Vaters erwähnt? Wieso denn? Der ist ja nie wieder aufgetaucht. Hat sie auch nie um sie gekümmert. Als es soweit war, ist sie zu ihrer Freundin nach Valence gefahren. Einfach so. Keiner wusste was. Und das Kind? Was ist aus dem Kind geworden? Das Kind? Was soll schon aus ihm geworden sein? Germaine musste ihr Leben klarkriegen. Da hat sie das Kind eben irgendwo untergebracht. Ach, das ist alles passiert, bevor wir uns kennenlernten. Eine letzte Frage, Monsieur Latique. Hat Ihre Ex-Frau sich später um das Schicksal ihres Kindes gekümmert? Keine Ahnung. Gesagt hat sie nichts. Ach ja, nur einmal fing sie an, sie wüsste, wo es wäre, aber sie wollte lieber nicht hinfahren. Es wäre nicht gut für das Kind. Als ob das noch was ausmacht. Na, was haltet ihr davon? Florence, wenn das mit der PR-Dame nicht klappt, könntest du es mit dem Secret Service versuchen. Wo hast du denn das Mikrofon versteckt? Im Verschluss meines Brillant-Kolliers, wie sich das gehört. Also was denkt ihr, hm? Ja, von der Chronologie her passt es. Guillaume war im Mai oder Juni 1973 mit Germaine zusammen. Mhm. Zu Beginn des folgenden Jahres verschwindet sie nach Valence. Mhm. Sie brauchte Zeit, um das Kind zur Welt zu bringen und sich seiner zu entledigen. Ja, gut, gut, gut. Dafür passt es psychologisch nicht. Nehmen wir an, Pierre Buron ist der Sohn von Maître Guillaume. Mhm. Wie erklärt ihr euch, dass sich unser hochgeschätzter Anwalt bis zur Verhaftung seines mutmaßlichen Sohnes nicht gerade enorm um ihn gekümmert hat? Ja, warum hat er über 20 Jahre gewartet, bis er etwas unternimmt? Der klassische Fall. Maître Guillaume hat sich kurz nach dem Prozess Castel mit der Tochter eines Ministers verlobt. Die ganze Regenbogenpresse hat daran verdient und nicht nur die. Aha, um dem Mann nicht zu schaden. Aha. Den sie immer noch liebte, hat sich Germaine kurzerhand in Luft aufgelöst. Hallo. Einschließlich ihres Kindes. Bis zu dem Tag, an dem sie erfuhr, dass ihr Sohn des Mordes angeklagt ist. Sie hatte sich seit 20 Jahren nicht um ihn gekümmert. Trotzdem wird dieses Drama der Auslöser und ihre Mutterinstinkte erwachen wieder. Außerdem... Laut L'Artique hatte sie ja bereits seine Spur wiedergefunden. Und sie brauchte nur ein paar Wochen, um Maître Guillaume zu finden und ihm die Wahrheit zu beichten. Ja, das haut hin. Ja. Mein lieber Kollege hatte allen Grund, mir diesen Fall abzunehmen. Aber all das sind nicht mehr als Vermutungen. Wir haben überhaupt keine Beweise. Also wenn ihr mich fragt, vergesst das Ganze. Na hör mal. Warum denn plötzlich? Jedenfalls, ich möchte mich nicht in das Privatleben eines Staranwalts einmischen. Und Schluss. Im Namen des Gesetzes. Und wir müssen auf unsere Kinder viel, viel mehr Acht geben. Ja, das war also M, eine Stadt sucht einen Mörder. Der berühmte Klassiker von Fritz Lang. Darf ich unseren Studiogast, Maître Guillaume, um seine Meinung bitten? Ein absolutes Meisterwerk. Nach mehr als einem halben Jahrhundert hat der Film nichts von seiner Kraft. Alain, willst du die Diskussion nicht sehen? Ach, Guillaume wird wieder alles im Griff haben. Er pflegt seine Eitelkeit und kümmert sich um Medienpräsenz. Der Prozess Buron beginnt übermorgen. Ach, glaubst du, er wird darüber sprechen? Natürlich nicht, dazu ist er zu klug. Er wird sich damit begnügen, über den Film zu plaudern. Aber er ist permanent in der Öffentlichkeit zu sehen und das wird die Geschworenen nicht unbeeindruckt lassen. Das ist kein Prozess mehr, das ist reines Theater. Die unglückliche Madeleine wird im Handumdrehen aus dem Bewusstsein der Geschworenen geredet. Ja, es scheint tatsächlich schwierig, sich für das Opfer zu erwärmen. Niemand, nicht mal irgendeine Frauengruppe hat ihre Partei ergriffen. Ihre Eltern habt ihr ja gesehen. Sie hatten keine einzige Träne für ihre Tochter. Ja, Madeleine bleibt trotzdem ein armes Luder. Was willst du den Eltern vorwerfen? Verarmt, 6 Kinder, ein Drecksleben auf einem Bauernhof, dessen erbarmungswürdiger Zustand niemanden interessiert. Kein Wunder, dass Madeleine so früh wie möglich die Flucht nach Paris ergriff. Was kann man schon von Leuten halten, die sich über die schlechte Ernte beklagen, wenn man vom Tod ihrer Tochter spricht? Ich habe irgendwo gelesen, dass sie gar nicht die richtige Tochter war. Stimmt das, Alain? Ja. Das heißt, dass von den 6 Kindern 2 adoptiert waren. Ich hatte die Akte nicht lange genug, um herauszubekommen, ob Madeleine eins von den beiden war. Aber das wird übermorgen beim Prozess zur Sprache kommen. Ach, apropos Prozess. Du willst wirklich nicht sehen, wie sich dein Nachfolger im Fernsehen schlägt? Nein, aber du willst es. Monsieur Guillaume, ich bin mir sicher, dass Sie die Verteidigung von Peter Lorre übernommen hätten. Irre ich mich? Fritz Lang hat das mit seinem immensen Talent besser gemacht, als ich es je könnte. Am Ende kann sich niemand dem Entsetzen entziehen, das uns dieser M einflößt. Gibt es ein abscheulicheres Verbrechen, als ein kleines Mädchen zu erwürgen? Und trotzdem, Stück für Stück, von einer Sequenz zur nächsten, beginnen wir, so etwas wie Mitgefühl für ihn zu entwickeln. Das ist nicht nur ein Verbrecher. Das ist ein kranker Mensch. Naja. Ihrer Meinung nach gibt es nur sehr wenige wirkliche Verbrecher, also mit einer angeborenen verbrecherischen Natur. Vielmehr ist es doch wohl das Umfeld. Also ich meine beispielsweise Ihre Entwicklungsbedingungen, Ihre Niederlagen, die seelischen Verletzungen, Verirrungen ideologischer oder auch emotionaler Art. Sehr richtig. Trotzdem gibt es doch Mörder, die man nicht anders als pervers bezeichnen kann. Sie sind unfähig zu Gefühlen wie Mitleid oder Reue. Früher oder später doch. In meiner gesamten Karriere ist mir noch nie ein Krimineller begegnet, der sich nicht während seiner Haft oder nach Verbüßen der Strafe auf die ein oder andere Art Gedanken über seine Tat gemacht hat. Vielleicht liegt darin auch der Grund, weshalb Sie eine Verteidigung niemals abgelehnt haben. So abscheulich das Verbrechen auch war und so eindeutig die öffentliche Meinung bereits ihr Urteil gesprochen hat. So ist es, genau. Viele unserer Fernsehzuschauer werfen Ihnen vor, Kindermörder oder Attentäter verteidigt zu haben. Andere kritisieren Ihren Standpunkt zur Todesstrafe. Möchten Sie dazu etwas sagen? Jedes Individuum, was auch immer seine Tat gewesen sein mag, hat ein Recht, sich zu erklären und verteidigt zu werden. Garantieren wir das nicht, begeben wir uns juristisch zurück ins Mittelalter. Ja, der Recht. Zum Zweiten. Es ist richtig, dass ich Angeklagte vor der Todesstrafe bewahrt habe und dass ich unablässig für deren Abschaffung eintrete. Wir müssen jedem Verurteilten die Möglichkeit lassen, sich seiner Schuld bewusst zu werden und sich zu rehabilitieren. Natürlich, ja. Gott selbst lässt ihm diese Chance. Was hätten wir für ein Recht, unbarmherziger zu sein? Entschuldigt bitte, ich kann diese Klischees nicht mehr hören. Wenn du Karriere machen willst, solltest du genau diese Klischees langsam auswendig lernen. Sie vereinfachen die Kommunikation mit den Geschworenen. Und wer dich versteht, der folgt dir. Musik. für ein Erfolg, Maître. Nun, das ist das falsche Wort. 2,5 Jahre Gefängnis, das ist kein Freispruch. Übertreiben Sie nicht ein bisschen? Das Urteil ist doch für einen Kriminellen von diesem Kaliber recht gnädig. Anfangs waren die Geschworenen vollständig gegen ihn eingestellt. Aber Ihr Plädoyer hat die Situation gründlich geändert. Einigen Frauen standen die Tränen in den Augen. Maître, Sie haben ihn verteidigt, als sei es Ihr eigener Sohn. Ach, ihr Journalisten, ihr seid wie wir Anwälte. Keine Angst vor großen Worten. Oh, Sie waren tatsächlich manchmal sehr pathetisch. Ach. Ohne lächerlich zu wirken. Ebenso, als läge Ihnen Buron besonders am Herzen. Hören Sie, das werden Sie hoffentlich nicht in Ihrem Artikel schreiben. Lieber Maître Guillaume, das fällt nun wieder unter das Kapitel Pressefreiheit. Pressefreiheit. Mhm. Werden Sie sich übrigens weiterhin um Pierre Buron kümmern? Ich habe auf meinem Gebiet getan, was ich konnte. Um die Resozialisierung des Klienten haben sich andere zu kümmern. Guten Tag. Komm herein. Sie haben mich heute Morgen rausgelassen. Ich weiß. Ich wollte mich bedanken. Ich wüsste nicht, wofür. Es ist nichts Besonderes, wegen guter Führung vorzeitig entlassen zu werden. Reine Routine. Normalerweise hätte ich aber noch 6 Monate sitzen müssen. Ja, schon gut. Warum tun Sie das alles für mich? Ich habe nicht mehr getan, als ich für jeden anderen auch getan hätte. Ich nehme die Interessen meiner Klienten ernst, das ist alles. Die anderen Klienten haben Geld und früher oder später landet es in ihren Taschen. Von mir haben sie nichts. Oh doch. Die Befriedigung einer erfüllten Pflicht. Das soll ein Witz sein. Sie haben doch nicht umsonst alles auf meinen nicht vorhandenen Vater geschoben. Ich hatte im Knast genug Zeit, über die ganze Sache nachzudenken. Und? Was ist dabei herausgekommen? Ich bin 1974 in Valence geboren. Valence ist nicht weit von Privas entfernt und in Privas hatten sie im Jahr davor einen Riesenprozess, stand in allen Zeitungen. Was willst du damit sagen? Ich will sagen, dass sie es niemals zugeben würden, aber sie sind schlicht und einfach mein Vater. So, und das hast du ganz alleine herausbekommen. Oh, keine Angst, ich sag's niemandem. Hast du Beweise? Na, ich denk mal, dass sich keiner ein Bein ausreißt für so einen wie mich, außer er hat ein schlechtes Gewissen, weil er mein Erzeuger ist. Du hast ja eine lebhafte Fantasie. Das alles ist Vergangenheit. Wir sollten lieber über die Zukunft reden. Wie sieht sie aus, deine Zukunft? Ich wüsste nicht, was sie das angeht. Es gibt viele Vorbestrafte, die ein neues Leben beginnen. Klar, und manchmal kann man 10 Millionen im Lotto gewinnen. Du wirst also wieder das, was du vorher warst? Ja, haben Sie denn eine bessere Idee mit nix in der Tasche? Soll ich vielleicht eine neue Lehre anfangen? Und am Ende sitze ich mir den Arsch ab in so einem Großraumbüro, jeden Tag derselbe Mist. Das hatte ich im Knast bis zum Abwinken, besten Dank. Ich brauche meine Freiheit. Ach, niemand verlangt, dass du in ein Büro gehst. Es gibt doch andere Möglichkeiten. Ja, hinter einem Steuer, von einem Brummi zum Beispiel. Ach. Und bei der erstbesten Gelegenheit verliere ich die Fleppe, weil ich ein paar Promille zu viel habe, was? Ich könnte auch Verkäufer in einem Supermarkt werden und den ganzen Tag die Kunden anschleimen, wenn ich nicht gerade von meinem Chef zusammengeschissen werde. Nee, nee, nee. Schminken Sie sich das mal ab. Ich will von nichts und von niemand abhängig sein. Eure Scheißordnung, die steht mir bis hier. 2 Jahre Zwangsurlaub, das langt erstmal. Was soll das heißen? Du wirst weitermachen mit einem Mädchen wie Madeleine? Auf jeden Fall, da kenne ich mich aus. Typen wie mir hetzt ihr früher oder später sowieso die Bullen auf den Hals. Bis dahin bin ich jedenfalls auf der Piste. Ich hatte ja auch Spaß mit der Madeleine. Spaß? Na, was denn sonst? Und jetzt spürt sie ja nichts mehr. Was soll ich mich da noch groß aufregen? Hast du nicht Hast du nicht ein einziges Wort des Bedauerns? Naja, es ist schon blöd, dass ich so durchgedreht habe. Wenn sie nicht so ein idiotisches Zeug gequasselt hätte, dann wäre gar nichts passiert. Aber als sie gesagt hat, sie will abhauen mit einem anderen, da habe ich einfach rot gesehen. Aber am letzten Prozesstag, nach meinem Plädoyer, da bist du doch zusammengebrochen. Du hast doch Madeleine um Vergebung angefleht. Du hast doch wirklich so etwas gemacht. Ja, ja, das war doch eine klasse Show, was? Ich hab's mir extra bis zum Schluss aufgehoben. Und es hat ja auch die ganze Galerie vom Hocker gerissen. Sie ja auch, nun geben Sie es schon zu. Was, das war eine Show? Okay, ich hab mich bedankt. Aber glauben Sie nicht, dass Sie jetzt an mir rumerziehen können. Ich hab mein Leben. Fertig, klar? Und fangen Sie nicht nach 20 Jahren an, Vatergefühle zu kriegen. Vatergefühle? Na ja, klar, Sie sind doch mein Vater. Ich bin der Vater von Madeleine. Ich habe es nicht gewusst, bis Ihre Mutter in meine Kanzlei kam. Die Untersuchungen zu deinem Prozess hatten bereits begonnen. Ich hatte immer geglaubt, Germaine hätte sich das Kind wegnehmen lassen. Ich hatte ja alles arrangiert in einer englischen Klinik. Aber sie hatte Angst. Sie hat Madeleine zur Welt gebracht und einer Bauernfamilie anvertraut, die bereits ein Kind adoptiert hatte. Ja. Und dann ging das Leben weiter. Für sie und für mich auch. Wir haben uns nicht wiedergesehen, bis zu Madeleines Tod. Ja, Madeleine, die unter deinen Händen gestorben ist. Aber warum haben sie mich denn dann verteidigt wie ein Besessener? Ohne mich hätten sie dich 10 Jahre ins Gefängnis geschickt. Ohne mich wärst du noch immer dort. Was denn? Ich hab meine Zeit abgesessen. Ich hab bezahlt. Nein! Du wirst jetzt bezahlen. Ich werde dir helfen. Du bist intelligent. Was dir fehlt, ist Disziplin und eine richtige Ausbildung. Mit harter Arbeit könntest du ein anständiger Mensch werden. Auf diese Weise hätte Madeleines Tod wenigstens einen Sinn. Die Chance, die du ihr verweigert hast, die gebe ich nun dir. Es ist deine letzte. Nutze sie, bevor es zu spät ist. Moment mal. Moment mal. Soll das sowas sein wie eine Rache? Soll ich auf den Boden kriechen, Ihnen die Füße lecken? Was denken Sie eigentlich, wer Sie sind, der Heilige Geist? Zum letzten Mal. Bist du bereit, dein Leben zu ändern? Bist du bereit zu bereuen, was du getan hast? Jetzt fängt er noch an zu predigen. Also ich gehe dann mal. Ich muss mal zu meinen Kumpels, ja? Nichts für ungut, Maître Guillaume. Bleib stehen! Ihnen geht's wohl nicht gut. Ich sag Ihnen doch, ich hab meinen Teil abgesessen. Du sagst mir also, du hast deinen Teil abgesessen. Du bist das, was meine Kollegen als nicht resozialisierbar bezeichnen, nicht wahr? Eine Formulierung, die ich bis jetzt immer abgelehnt habe. So, bis zu diesem Moment. Hey, was wollen Sie mit der Pistole? Ja, Sie werden mich doch nicht abknallen wie einen tollen Hund. Warten Sie, wir reden darüber. Sie sind doch gegen die Todesstrafe. Das kostet Sie Ihren Kopf. Das wäre doch glatter Mord. Ja, das muss man wohl als Mord bezeichnen. In ein paar Sekunden zerstöre ich den Glauben, für den ich seit Jahren kämpfe. Alles, wofür ich gelebt habe. Nein, schießen Sie nicht. Ich mache alles, was Sie wollen. Ich werde immer an Madeleine denken. Madeleine, ich sehe sie hinter dir. Und nicht nur sie, sondern auch all die anderen, die du in die Sklaverei zwingen wirst, die du quälen wirst, die du schlagen wirst, bis sie still sind. Nein, nein, nein, haben Sie doch Mitleid. Hallo, Maître Chauffour. Guillaume hier. Wir haben uns 2 Jahre nicht gesehen. Ja, erinnern Sie sich noch, was ich Ihnen damals gesagt habe? Ich habe Ihnen Ihre Chance versprochen. Nein, nein, ich will keine Rechnung begleichen. Ich bitte Sie um einen Gefallen. Aber ja, ich meine es ernst. Nun, kein gewöhnlicher Klient. Ja, Sie werden überrascht sein. Sehr überrascht. Aber ich denke, Sie werden akzeptieren. Ja, jetzt gleich. Sagen wir in einer Stunde im Polizeipräsidium. Fiat Justitia, Kriminalhörspiel von André Picot und Maurice Roland. Aus dem Französischen von Susanne Zwiener. Dramaturgie Thomas Fritz. Es spielten Pierre Buron, Steffen Schult, Alain Chafour, Ulrich Matthes, Sylvie, Frauke Pohlmann, Florence, Andrea Solter, Maître Guillaume, Karl-Michael Vogler. In weiteren Rollen Gerd Gütschow, Bert Franzke, Matthias Brenner und Jürgen Schulz. Schnitt Holger Klimchen. Ton Holger König. Regieassistenz Stanka Koseva. Regie Lilian Westphal. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 1996.